Anleihekauf durch die EZB. Die Vertreibung aus dem Paradies. Der ursprüngliche Sündenfall in Bezug auf das No-Bail-Out-Prinzip hatte beim Europäischen Rat in Lissabon am 25. März 2010 stattgefunden. Der ursprüngliche Sündenfall in Bezug auf das Verbot der monetären Staatsfinanzierung fand in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 2010 bei einer Telefonkonferenz des EZB-Zentralbankrats statt. Das kam unverhofft, aber nicht unverschuldet. Die Bundesbank und ihr Präsident hatten es in den Wochen vor der Entscheidung von Lissabon versäumt, sich ausreichend klar zu positionieren. Da half es auch nicht mehr, dass Axel Weber starke Worte fand, nachdem in der Telefonkonferenz des EZB-Rats in der Nacht zum 9. Mai die verhängnisvolle Entscheidung gegen seine Stimme und die von Jürgen Stark gefallen war. Der Ankauf von Staatsanleihen birgt erhebliche stabilitätspolitische Risiken. Und ich sehe diesen Teil des Beschlusses kritisch. In der Politik gibt es für das öffentliche Wort den Kairos, den richtigen Moment, wo man die Dynamik einer Entwicklung noch beeinflussen kann. Den hatten die Bundesbank und ihr Präsident definitiv verpasst. Wenn nämlich die Krise so groß war, dass sie einen Vertragsbruch bei staatlichen Hilfen für öffentliche Haushalte gebot, dann war sie auch groß genug, um eine Umgehung des Verbots der monetären Finanzierung durch die EZB zu rechtfertigen. Die Katastrophe in der damaligen Entscheidung, Anleihen von Griechenland, Portugal und Irland anzukaufen, lag nicht in der Wirkung auf die Geldpolitik. Diese war damals beherrschbar. Und sie ist es auch 2012 noch, nachdem der angekaufte Bestand ein Volumen von 230 Milliarden Euro, Stand Februar 2012, erreicht hat. Das Problem war prinzipieller. So wie der Zustand der Jungfräulichkeit, wenn man ihn bewahren möchte, gewissen Aktivitäten eine unüberwindliche sachliche Grenze setzt, so war es auch mit dem Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Nachdem das technische Hindernis einmal überwunden war, gab es für weitere Aktivitäten keine wirklich überzeugende, objektive Grenzziehung. Rein formal kann man ja sogar so argumentieren, wie EZB-Präsident Trichet und die Mehrheit des Zentralbankrats es taten. Eine primäre Finanzierung von Staatshaushalten findet nicht statt. Die Anleihekäufe erfolgen ausschließlich am Sekundärmarkt. Dass dies erst die wirtschaftlichen Voraussetzungen schuf, um den betroffenen Ländern den Primärzugang offen zu halten, stand auf einem anderen Blatt. Die mit den Ankäufen ursprünglich eingegangene Wette, dass sich die Anleihekurse auf diese Art stabilisieren ließen, ging nicht auf. Das Ankaufsprogramm wurde zur Dauereinrichtung und ein Jahr später sogar auf Spanien und Italien ausgedehnt. Mit dem Anwachsen notleidender Anleihebestände in ihrem Portfolio verlor die EZB einen Teil ihrer Urteils- und Entscheidungsfreiheit. Es war jetzt nicht mehr möglich, für Insolvenz oder Schuldenschnitt bei den vom Ankaufsprogramm betroffenen Ländern zu plädieren. Das hätte große Lücken in das Eigenkapital der EZB gerissen, beziehungsweise dieses aufgezehrt und einen Kapitalnachschuss durch die Anteilseigner erfordert. Das wollte man vermeiden, und darum konnte man zum Beispiel die Probleme Griechenlands gar nicht mehr objektiv analysieren. Im Jahre 2012 hätte die Staatsverschuldung Griechenland ohne das zweite Griechenland-Paket 190% des BIP erreicht. Die Zinszahlungen darauf erfordern 8% des BIP. Das Staatsdefizit beträgt immer noch 7% und das Leistungsbilanzdefizit liegt ebenfalls bei 7% des BIP. Das sind völlig absurde Zahlen, die nach Insolvenz bzw. einem sehr starken Schuldenschnitt schreien. Da aber die EZB nicht in die Lage kommen durfte, auf ihren Anleihebestand die dann fälligen Abschreibungen vorzunehmen, suchte und fand man unter Vermeidung eines formellen Defaults die schon surreale Lösung, die Banken zu einem freiwilligen Verzicht auf einen Teil ihrer Forderungen zu bewegen. Dies erhöhte das Misstrauen der Märkte in Staatsanleihen des Euroraums noch mehr, denn da es einen formellen Kreditausfall nicht gab, der Schuldenverzicht war ja freiwillig, zahlten auch Kreditversicherungen nicht, soweit sie abgeschlossen wurden, denn diese setzten die formelle Feststellung des Zahlungsausfalls voraus. Die im Oktober 2011 erzielte Einigung auf einen freiwilligen Schuldenverzicht der privaten Gläubiger erwies sich für die Kapitalmärkte als Rohrkrepierer, Woraufhin man beim Europäischen Rat im Dezember 2011 beschloss, künftig auf einen Schuldenschnitt bei ähnlichen Fällen ganz zu verzichten. Das perpetuiert die Überschuldung von Krisenstaaten und treibt die Rettungslogik vollends ins Absurde, zumal dadurch auch die Anpassungslast fiskalischer Sparprogramme dramatisch erhöht wird.